Sie eigentlich schon realisiert, was Sie da in Wulzendorf geleistet haben? Tot! Er ist tot! Was ist denn passiert? Also haben ihn zuerst die Geisen traktiert, dann ist er gestorben und dann sind die Wildschweine gekommen. Ich hätte gern, dass Sie ein paar Nachforschungen anstellen, ja? Gegen Bezahlung selbstverständlich, weil umsonst ist ja nur der Tod, ne? Für einen degenerierten Herrn von und zu den Mörderjäger zu spielen, das ist mit Sicherheit kein Job. Tut mir leid so sehr, aber ich bleib da. Suchanek! Weißt du, was die Frau Dr. Lillinger gesagt hat? Ich sollte mehr an mich denken. Bitte, wieso redst du mit der Dr. Lillinger über uns? Ist zufällig Paartherapeutin? Rasel? Ja, warum rufst du mich bitte nicht vorher und fragst mich, ob ich will, dass du kommst? Na ja, hättest du ja gesagt? Na, da hast du's. Der Edelsberger hat gesagt, er hat nichts dagegen, wenn ich hier bleibe. Und wer fragt mich? Suchanek, du brauchst mich. Das ist eine ernste Sache hier. Damit kann ich dich nicht alleine lassen. Ja, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, dass ich es ohne dich nicht schaffe, dann hätte ich dich schon angerufen. Ich habe jede Menge Gras mit. Nun ja, man konnte ihm nicht absprechen, dass er es ja nur gut meinte. Und diese Campingliege sah eigentlich eh ganz bequem aus. Nachtmahl. Ein Hörspiel in zwei Teilen. Nach dem gleichnamigen Roman von Rainer Nikowitz. Musik Bernd Keul. Bearbeitung und Regie Jörg Schlüter. Teil 2. Wenn auch das Zimmer im Bungalow des Chronisten keine sofort ins Auge stechende Verbesserung von Suchaneks Wohnsituation darstellte, so war vor allem der kleine Garten mit dem Badesteg eindeutig ein Gewinn. Sofern einen die bedrohlich nahe wirkenden Winddrahtmonster nicht stört. Überhaupt, als hätte Gott ein bisschen mit Photoshop nachgeholfen. Oder vielmehr der Bürgermeister. Denn dem war ja die Wasserwelt, dieses Paradies für den geplagten Großstadtmenschen zu verdanken. 7 streng rechteckige Baggerseen mit je 29 Parzellen an beiden Längsseiten. Insgesamt waren das also 406 Häuser. Einige mehr als in der Ortschaft. Wie sind denn hier die Nachbarn so? Aushaltbar? Guter Hinweis. Wir sollten vielleicht nicht so laut reden. Ich habe ihn zwar schon seit einer Weile nicht mehr gesehen. Das heißt aber nicht, dass er nicht trotzdem zu Hause ist. Wer? Ach, der Püringer. Der Ranger? Der ist ihr Nachbar? Das haben Sie nicht gewusst? Na, woher denn? Aber da sieht man wieder mal, wie klein die Welt ist. Vor allem unsere hier. Aber korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. So ein Bungalow hat doch eigentlich normalerweise keinen Keller, oder? Nein, hat er nicht. Warum? Ja, weil der Büringer von so einem Krisenbunker erzählt hat, wie wir durch die Au gehatscht sind. Ach so. Na, der ist schon unter seinem Haus. Schau, wenn man sich mit dem Bürgermeister, na sag mal, vernünftig unterhält, dann ist so eine Bauordnung ja mehr als Anregung zu verstehen. Verstehe. Und der Herr Bagatsch wirkt mir durchaus wie ein Mann, mit dem man vernünftig reden kann. Jo, ich muss ein bisschen aufpassen, was ich sage. Immerhin sponsert mir die Gemeinde meine Website. Ne? Also von mir haben sie das alles nicht. Nein, nein. Und inzwischen verstehen sich die beiden sowieso nicht mehr so gut. Wie eigentlich alle Feuchtkirchner die Bungalesen nicht ausstehen können. Und umgekehrt. Die was? Die Bungalesen, so nennen sie uns. Und warum können sie euch nicht ausstehen? Naja, die einen halten die anderen für dumme Landeier und die anderen die einen für arrogante Besserwisser. Und wer hat recht? Beide. Aber wenn die hier draußen was hinbauen, das größer ist als der eigentliche Ort, dann kann man sie an einem Finger abzählen, dass das Probleme geben wird. Ursprünglich hätten sie ja sogar viel mehr Bungalows werden sollen. Aber das hat der Elmer verhindert. Der Elch? Ja, wie hat er denn das geschafft? Na schau, der Landeshauptmann hat das damals nicht so übermäßig geschätzt, dass die in Feuchtkirchen seinen Elch killen und sich die Presse darüber lustig macht. Das musste man schon verstehen. Der Mann hatte ungeheuer viel für das Land getan. Dass ihn dann so etwas verletzte, war klar. Und dann ist die Umwidmung von Wiesen, die die Gemeinde für die Erweiterung gebraucht hätte, mit einem Mal vom Land nicht mehr genehmigt worden. Aus Umweltschutzgründen. Aber dann hätten ja die Feuchtkirchner dem Abenteuer ja fast dankbar sein müssen. Wenn die schon alle geglaubt haben, dass er den Elmer freigelassen hat, wenn man durch seine beherzte Tat gibt es jetzt nicht noch mehr Bungalesen. Na, in der Zwischenzeit schon. damals noch nicht. Vor allem nicht die, die sich dann keine goldenen Nasen mehr verdient haben. Der Kapellmeister Zechner zum Beispiel und natürlich der Bürgermeister selber. Der hat seine eigenen Wiesenäxte erst für die zweite Ausbauphase eingeplant gehabt, damit es nicht so blöd ausschaut, wenn er gleich von Anfang an kassiert. Hm? Tja, Pech gehabt. Werden eigentlich diese ganzen Windräder da als Don Quixote-Spielwiese vor eurer Nasen drapiert? Na, die Feuchtkirchner natürlich. Alternative Energie ist ihnen zwar wurscht, aber die haben aus einem ganz anderen Grund dafür gestimmt. Aus welchem? Aus Bosheit. Wie aus Bosheit? Naja, der Windpark war die Chance, dem Bungalesen zu zeigen, wer hier das Sagen hat. Und jetzt stellt sich auch noch heraus, dass sie wahrscheinlich betrogen haben. In der Wählerliste sollen Namen gestanden sein von Leuten, die gar nicht hier wohnen. Gar nicht so wenige. Und alle in Altfeuchtkirchen. Aber geht das so einfach? Ich meine, da muss man doch Einblick haben in die Listen und so. Mein Freund, das ist Niederösterreich. Hm? Das hat nicht der Bagatsch erfunden. Bei uns fällt sowas unter Folklore. Hm? Dass sich der Abenteuer das angetan hat, dass er hierher zieht. Der hätte doch wissen müssen, dass ihn alle schneiden werden. Oder hat der auch Freunde hier? Eigentlich nur den Ranger. Das verstehst du nicht, Suchanek. Er hat das für eine Frau gemacht. Ein Fall von, wo die Liebe hinfällt. Also, ich weiß nicht. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht so sicher, ob seine Absichten so völlig lauter waren. Nach dem Prozess waren diese Tierschützer trotz Freispruch alle Sozialfälle. Und kaum war die Hanni mit ihm verheiratet, ist auch schon die ganze Landwirtschaft verkauft gewesen. Was ist mit dir, Hubert? Warum hast du eigentlich keine Frau? Ja. Ich hatte eine Beziehung in Wien. Schnee von gestern. Und hier waren alle schon besetzt. Also ja, du musst auf die zweite Welle warten. Auf die Geschiedenen mit den halbfertigen Häusern. Gibt's auch kaum. Außerdem, wenn ich mir so anschaue, die Ehen hier rundherum, dem Zechner, dem Kapellmeister, ist seine sogar nach 30 Jahren davon. Dabei hat er alles probiert, was sogar bei der Eheberatung. Aber irgendwann wird's doch geben, oder? Oder schwitzt du das so raus? Jetzt? Angestrengt lauschten sie zu dritt. Zuerst war es wieder kurz still, aber dann kam der nächste Schrei. Jesus. Verzerrt durch Panik oder große Schmerzen. Hier schrie eine Frau mit aller Kraft, die sie noch hatte, um Hilfe. Der Gedanke, dass sie bei der Wahl ihrer Bewaffnung zu große Zurückhaltung an den Tag gelegt hatten, kam Suchanek dummerweise erst jetzt. Sie waren so überstürzt aus dem Haus gerannt, dass sie überhaupt nichts mitgenommen hatten. Nicht einmal den Edlesberger, dem sie gerade noch auftrugen, die Polizei zu alarmieren. Was auch immer da gerade Schreckliches passierte, war also noch nicht zu Ende. Die Pferdeweide. Ganz hinten auf der Weide, vielleicht einen halben Kilometer von ihnen entfernt, flackerte ein Licht. Da brannte ein kleiner Haufen von irgendwas. Es sah aus wie Strohballen. Jetzt hatten sie die Koppel erreicht und blieben stehen. In der aufgeladenen Vorgewitterschwüle flogen die Gelsen Amok. Immer wenn es blitzte, konnte Suchanek zumindest kurz die Umrisse der Pferde erkennen, die da wild schnaubend durcheinander galoppieren. Siehst du irgendwen? Nix. Nur Pferde. Was machen wir jetzt? Was machen wir? Eines der großen, dunklen Tiere lief jetzt in ihre Richtung. Ist ja gut. Im jetzt immer stärker werdenden Wind und dem nun schon im Abstand von nur wenigen Sekunden immer wieder aufflammenden Wetterleuchten sah seine Silhouette aus wie ein dampfendes Schlachtraus aus einem Fantasyfilm. Du brauchst keine Angst zu haben. Das Feuer kommt nicht hierher. Erst einmal bist du jetzt ein Pferdeflüsterer, oder was? Das riesige Pferd hatte einen dicken Strick um den Hals geschlungen, der sich weiter über den Rücken und an der Flanke entlang spannte und hinter ihm in der Dunkelheit endete. Irgendetwas hing da offenbar dran. Gut, komm her. Hab keine Angst. Ich tu dir nichts. Da hinten hing tatsächlich etwas. Und die nächsten drei Blitze ließen Suchanek dann auch erkennen, was es war. Im Blitzlicht konnte er noch drei andere Pferde erkennen. Alle hatten diese Stricke um den Hals. Das Feuer war wohl gelegt worden, um sie dazu zu bringen, genau das zu tun, was sie schlussendlich auch getan hatten, möglichst rasch wegzulaufen. Am Ende des Seils hing das Bein eines Menschen. Und an dem Fuß erkannte Suchanek auch sofort, wessen Bein das war. Da bestand kein Zweifel. Shire Horses waren die stärksten Pferde der Welt. Dr. Lillinger, alias Dr. Hallux, hätte das bestätigen können. Schließlich war sie gerade von ihnen gevierteilt worden. Hey, jetzt, pass einmal auf. Das Vierteilen als Hinrichtungsart wurde bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts angewandt. Es wurde in Europa, Afrika, Asien und sogar in Japan vollzogen. Die Strafe war vor allem für Hochverrat und für Attentate auf das Leben des Herrschers vorgesehen. Na ja gut, also Attentate auf das Leben des Herrschers können wir schon mal streichen. Und das andere, was heißt eigentlich hoch vor dem Verrat? Meist wurde der Delinquent vor dem Vierteilen gefoltert und dann auf den Richtplatz geführt. Dort wurde er zwischen vier Pferde gespannt und durch diese wurden ihm die Gliedmassen ausgerissen. Schluss, jetzt kannst du aufhören, mit diesem ekelhaften Mist vorzulesen. Geilst du dir an so einem Zeug auf, oder was? Ja, ist ja gut, hallo. Ich würde eher sagen, sich den Tatsachen stellen. Es reicht, Krasel, ich muss vollkommen verrückt geworden sein, dass ich mich auf sowas einlasse. Vierteilungen sind definitiv nicht meine Kragenweite. Aha. Hast du jetzt auf einmal vergessen, dass dich der Typ herausgefordert hat? Diese Frau Dr. Lillinger, warum war die überhaupt noch da? Das frage ich mich auch. Hast du sie eigentlich an dem Abend nach dem ersten Mord wegfahren sehen? Nein, habe ich nicht. Nein. Nein. Hat irgendjemand sie wegfahren sehen? Keine Ahnung. Na, die Susi war die ganze Zeit über da. Vielleicht hat die irgendwas mitbekommen. Ah, gutes Stichwort. Ruf sie doch an und frag sie. Ja, schon gut. Es gibt zwei Möglichkeiten. Also, entweder sie wurde von ihrem Mörder zwei Tage lang festgehalten oder sie ist heimlich freiwillig dageblieben. Oder halt aus irgendeinem Grund wiedergekommen. Einem Grund, der dann ziemlich sicher mit ihrer Ermordung zu tun hat. Dann spreche ich auch einiges dafür, dass sie irgendwie Dreck am Stecken gehabt hat. Weil, wozu sonst die Heimlichtuerei? Suchanek erwachte ein wenig aus seiner Lethargie. Wenn sie die ganze Zeit über in Feuchtkirchen war, wo könnte das gewesen sein? Krasel deutete auf die Hecke zu seiner Linken. In einem Bunker? Ich bin nicht so laut. Wenn er das hört, dann kriege ich die Probleme. Keine nicht adressierten Postsendungen, kein Parken vor der Einfahrt. Ansonsten Besitzstörungsklage. Achtung, pflichtbewusster Hund, kein Betteln und Hausieren. Wer bitte hausiert denn heute noch? Die letzte Staubsaugervertreter-Sichtung stammt aus den 80ern. Seitdem ist diese Art verschollen. Glaubst du, hat der wirklich einen Hund? Hast du einen Hund gehört? Kommt herein. Was für eine schreckliche Sache. Kommt. Sitzt euch. Kaffee? Ja. Die Küchenmöbel waren weiß. Ebenso wie die Vielzahl von völlig gleichen, geradlinigen Plastikboxen auf ihnen. Für die einzigen Farben in dem Raum sorgten die Etiketten dieser Behälter. Rot für Mehl, gelb für Zucker. Ein Regenbogen der Aufgeräumtheit. Eine mit diesem Farbleitsystem vertraute Person war beim Kochen sicher um ein Drittel der Zeit effizienter und auch energiesparender unterwegs. Das konnte im Krisenfall akkumuliert schon ein paar Tage länger warmes Essen bedeuten, wenn man am Notstromaggregat hing. Ihr beide habt also die Frau gefunden. Ja. Furchtbar. Jetzt geht's offenbar los. Ich meine, ich hab das eh immer gewusst. Man bereitet sich ja auch nicht für nichts vor. Aber selbst ich bin schockiert. Obwohl ich weiß, wozu die Menschen fähig sein werden, wenn die gesamte Infrastruktur zusammenbricht und sie Hunger haben. Ja, und jetzt haben sie ja noch nicht. Es irritierte den Ranger aber nur kurz. Und wenn die auch noch dazukommt, was werden die da draußen machen, oder? Wenn schon bei vollem Bauch gevierteilt wird. Dann wissen die von der Polizei schon was? Danke. Nein, die haben jetzt erst einmal geschaut, was ihnen der Regen von den Spuren übrig gelassen hat. Während er sprach, versuchte Grasel sich die für den Fall eines Kampfes hochgradig nützliche Information einzuprägen, dass die Nieren des Rangers ziemlich genau unter der Quernaht seiner Weste liegen mussten. Suchanek erwiderte den traurigen Blick des leicht geschwärzten Wassers in seiner Tasse. Wir haben sie ja beide gekannt. Die Doktorin? Ja, eine nette Frau. Viel gefragt hat sie halt bei der Wanderung, aber sonst eine nette Frau. Wisst nicht, warum man der sowas antun sollte. Du? Na, keine Ahnung. Suchanek kostete den Kaffee Er barg keine Überraschungen. Und ich meine, der Herr Abenteuer noch dazu. Nach allem, was ich jetzt so gehört habe, warst du ihr einziger Freund. Freund ist zu viel gesagt. Ich bin ein Bungalese. Und der Anti-Windpark-Typ. Und dieser ganze Elmer-Blödsinn, der hat mich immer schon als Scheißdreck interessiert. Außerdem waren wir in manche unserer Ansichten gar nicht so weit auseinander. In andere schon. Und du glaubst also, die beiden sind umgebracht worden, weil die Krise irgendwie... Na schau dir doch an, was da draußen passiert. Raubviecher sind das. Gestern waren es nur deine Nachbarn und heute werfen sie dich den Wildschweinen zum Fraß vor. Wenn der Mensch Hunger hat, macht er alles. Und dabei hat er noch nicht einmal Hunger. Ja, du kannst mir einreden, was du willst. Gier, Schulden, Depression, Arbeitslosigkeit, Verelendung, Straßenkampf und wir sind schon mittendrin. Und wie ich das mit dem Abenteuer gehört habe, war mir klar, dass die nächste Eskalationsstufe erreicht ist. Da habe ich sofort meine eingelehrten Prozesse abgerufen. Und darauf hat man ja hintrainiert. Und die erste Regel lautet, Kopf einziehen, Basis sichern. Das heißt, du warst die ganze Zeit hier? Ja, selbstverständlich. Ich habe hier drinnen alles, was ich brauche. Ich halte das lang aus. Warum hast du eigentlich uns reingelassen, wenn du so vorsichtig bist? Eine berechtigte Frage. Gegenfrage. Solltet ihr nicht eigentlich auch so vorsichtig sein, dass ihr nach zwei ungeklärten Morden nicht einfach so zu einem möglicherweise bewaffneten Spinner ins Haus geht? Die Stille, die jetzt eintrat, war nicht von Waldesruh-Bergsee-Art, die Suchanek gern noch einmal ohne seinen Tinnitus gehört hätte. Aber sie hatte auch was. Also, ich habe euch einerlassen, weil ihr schließlich schon einmal bewiesen habt, dass ihr zu den Guten gehört. Warum sollte das jetzt anders sein? Und in Zeiten wie diesen brauchen wir Leute wie euch, die die Sache selbst in die Hand nehmen, wenn die Staatsmacht wieder einmal nicht weiterkommt. Weil wir wissen ja, wenn wir uns auf das System verlassen, sind wir verlassen. Dieser Ansatz gefiel jetzt dem Grasel gar nicht so schlecht. Immer schon selbst Systemkritiker, war er für Anregungen aus der benachbarten Systemkritik durchaus offen. Du hast gesagt, du hast alles da, was du brauchst. Was wäre das denn dann so? Wollt ihr ein bisschen umschauen? Ja. Vom Wohnzimmer weg führten noch zwei Türen. Und dort hinten geht's zum Schlafzimmer, Bad, Klo, Hausbrunnen, getrennte Wasserkreisläufe, ich bin da völlig autark. Na, und auf der anderen Seite, na, das ist nur ein Nebenraum. Kennt man vielleicht den Bunker auch sehen? Noch nie hat einer gefragt. Es ist etwas eng, aber ich wollte nicht unbedingt zum Nachbarn rübergraben. Das ist sie. Die Zentrale. Der Bunker war etwa 10 Quadratmeter groß. Eine Längswand war komplett mit riesenhaften Lebensmittelkonserven und den gleichen Plastikbehältern wie in der Küche gefüllt. Eine Kochnische, ein kleiner Tisch, zwei Sessel und ein Wassertank, der neben einer kleinen Duschkabine von der Decke hing. Mein eigenes Trinkwasser, wenn alles andere versorgt. Saugt die Feuchtigkeit aus der Luft. Alle 9 Sekunden ein Tropfen. Bling. Aus der Luft? Wie geht das? Anionische Feuchtigkeitsosmose, glaube ich. Ach so, ja, habe ich mal gedacht. Ja. Und da unten sitzt du dann also so, wenn draußen die Anarchie losbricht? Yep, so sicher wie in Abrahams Schoß. Allein? In einem engen Raum. Jetzt habt ihr alles gesehen. Gehen wir wieder rauf. Ich habe euch ja Frühstück versprochen. Auf der Wendeltreppe kam Grasel zu dem Schluss, dass die Führung noch nicht umfassend genug gewesen war. Eins noch. Die Verteidigung. Die Armbrust. Damit treffe ich in der Nacht auf 20 Meter eine schwarze Kotz zwischen die Augen. Cooles Gerät. Darf ich einmal? Ja, absolut legal. Dürfen wir ohne Waffenschein haben. Schießt mit Bolzen, aber auch mit 8 mm Stahlkugeln. Wirklich? Mit beiden? Ja, man nennt es Compound-Gewehrarmbrust. Erstaunlich. Jetzt hat es Grasl aber endgültig übertrieben mit seinem dauernden Interesse. Na, was ist das? Na ja, das ist ein Ei, Trockeneipulver. 6 Jahre alt. Schmeckt doch wie frisch gelegt, oder? Ja, also wirklich, ich wäre da jetzt nicht drauf gekommen. Und dazu Dosenbrot. Ich hab's gekostet. Es ist einwandfrei. Ich hab bei dem schon die Erfahrung gemacht, dass man das Ablaufdatum ruhig um ein Jahr überziehen kann. Macht dem gar nichts. Würde ein Giftmord eigentlich ins Täterprofil passen? Was ich noch fragen wollte, wegen dem Waffenschein, warum hast du eigentlich keinen? Der Ranger bekam einen verkniffenen Gesichtsausdruck, starrte kurz in die Ferne und schüttelte sich dann, als müsse er eine unangenehme Erinnerung loswerden. Jemand Astronautenwurst? Gut. Gut, wie gut? Ja, ich seh's ein. Ich verschwind heute noch. Ehrlich? Na, endlich einmal eine gute Nachricht. Also nein, sogar schon die zweite heute. Was war die erste? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Hat mit den Ermittlungen zu tun. Ja, jetzt ist es ja auch schon egal. Ich verspreche Ihnen, dass ich morgen früh nicht mehr da bin. Also gut. Eigentlich habe ich ja gedacht, dass der Herr Abenteuer bei der Heirat den Namen seiner Frau angenommen hat, um seiner unfreiwilligen Prominenz durch den Tierschützerprozess zu entgehen. Jetzt haben wir aber einen noch besseren Grund hierfür entdeckt. Sie werden es nicht glauben. Er ist vor Jahren einmal in Uganda erwischt worden, als er Eier von irgendwelchen geschützten Papageien aus dem Land schmuggeln wollte. Was, der Abenteuer? Das gibt's doch nicht. Ja, bizarr, oder? Und in dem Prozess ist er dann nicht freigesprochen worden. Er ist ein Jahr dort eingesessen. Und das Beste ist, man kann das sogar googeln. Geben Sie einmal Meier und Eier ein, dann finden Sie es. Ja, da merkte man halt den Profi. Kommissar Gernot Wimmer. Papageien-Eier. Sind die so viel wert, dass sie das Risiko auszahlt? Ich meine, ein Jahr in einem ugandischen Gefängnis, das klingt ja nicht gerade nach Ferienlager. Ist es auch keinesfalls, nein. Aber da werden offenbar horrende Summen bezahlt. Wir überprüfen jetzt, ob es Anhaltspunkte dafür gibt, dass der Herr Abenteuer auf diesem Gebiet noch aktiv war. Weil wenn er immer noch mit zwielichtigen Kunden zu tun hatte, könnte uns das entscheidend weiterhelfen. Ich muss jetzt wieder zurück zum Tatort, falls wir uns nicht mehr sehen sollten. Eine Frage noch. Hat die Frau Lillinger vielleicht auch irgendwas mit Tieren oder Tierschutz zu tun gehabt? Nein, nicht, dass ich wüsste, aber wir werden es herausfinden. Sollte er Susi jetzt doch anrufen? Oder einfach abtauchen? Dazu war er fähig, doch. Er war schon öfter vor Frauen davongelaufen. Das Spielfeld, auf dem Suchanek Heimrecht hatte, war immer schon die Indifferenz gewesen. In Haltung, Meinung, Entscheidung. Susi würde entscheiden. Und er rief vorerst besser doch nicht an. Der einzige Trost, den die Feuchtkirchner hatten, war, dass es bisher keinen von ihnen erwischt hatte, sondern zwei Fremde. Also eine ganz Fremde und einen Fremden, der hier gewohnt hatte. Aber sehr groß war dieser Trost auch nicht. Ich verstehe überhaupt nicht, warum die bei uns umgebracht wird. Die kennt doch niemand hier. Oder kennt sie vielleicht wen von den Bungalesen? Sie war doch aus Wien. Hat die tote Frau vielleicht auch irgendwas mit Tieren zu tun gehabt? Nein, die nicht. Ich hab nur gedacht, weil irgendwas hat's da ja mit den Viechern, oder? Das war natürlich nicht nur der Chantal, die der liebe Gott zumindest nicht nur wegen ihres Scharfsinns schon nach dem ersten Mord ihre Absicht bekundet hatten, nie wieder Wildschweinfleisch zu essen, weil sie ansonsten bei jedem Bissen an jeden Bissen denken müssten, den die Viecher vorher gehabt hatten, gab es nunmehr sogar einige, die die Abhaltung der Faschingsparade mit dem großen Pferdewagen in der bisherigen Form in Frage stellten. Zum Beispiel Bürgermeister Bagatsch oder der Kapellmeister. Ja, aber auch wenn wir den Umzug machen, jetzt stellt euch doch einmal vor, wie das sein wird. Die ganzen Leute aus der Umgebung, die Presse und alles. Und dann kommt der Wagen. Ja, glaubt ihr denn, irgendwer im Publikum wird da auf uns oben schauen? Die schauen doch alle nur auf die Pferde. Und hören dazu Sehnen reißen und Knochen brechen. Sagt mal, hat man eigentlich jemals etwas davon gehört, dass der Abenteuer in Wirklichkeit vielleicht gar nicht mehr so ein fanatischer Tierschützer war? Was meinst du damit? Na, sie haben einmal bevor er hierher geheiratet hat, in Uganda mit Eiern von geschützten Vögeln erwischt, die er aus dem Land schmuggeln wollte. Der ist ein Jahr dort im Gefängnis gewesen. Den Abenteuer? Ausgerechnet. Das wäre, wie wenn man den Papst mit hochgerollter Soutane am Bubenklo erwischen würde. Ich kann mir das auch nicht erklären, aber man findet es sogar in Google. Man muss nur Eier und Meier eingeben. Wie versteckt man diese Eier eigentlich?